الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Herzlich willkommen zum fünften Unterricht in den Grundregeln in der Aqida. Wir sind immer noch im Bereich des Tawhid. Barakallahu fikum. Letztes Mal hatten wir über Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesprochen, also dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Was es bedeutet, wenn man bezeugt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Und damit man kein falsches Verständnis hat, aufgrund meines letzten Satzes, wo ich gesagt habe, und einige Ulama des Islams sagen, dass Muhammadun Rasulullah bedeutet, keiner hat das Recht, befolgt zu werden, wie der Gesandte Allahs. Das ist eine Bedingung von den Bedingungen von Bezeugnis, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Man muss vier Dinge erfüllen. Erstens, dass man ihn gehorcht, dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Zweitens, alles, was er uns überliefert, authentisch. Der Koran 100% authentisch. Bei der Sunna, also bei den Überlieferungen, gibt es Überlieferungen, die sind authentisch und welche nicht, da schauen wir auf die ersten Generationen. Was authentisch ist, wir bestätigen alles, auch wenn die ganze Welt etwas anderes sagt. Drittens, wir bleiben fern von dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns verboten hat und vor dem, was er uns gewarnt hat. Und viertens, wir beten Allah tabaraka wa ta'ala nur so an, wie Allah es gesetzlich gemacht hat, nämlich nach dem Vorbild und Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ohne zu erneuern. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der letzte Prophet und Gesandte Allahs. Es gibt keinen Propheten und Gesandten nach ihm. Er ist der ehrenvollste Mensch, der beste aller Propheten. Er ist der Prophet, der die höchste Stufe bei Allah tabaraka wa ta'ala hat. Er den höchsten Platz in Jannah bekommt, Al-Wasila. Deswegen müssen wir auch wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam respektiert wird von uns, geschätzt wird von uns. Ja? Und aber er ist ein Diener Allahs. Das bedeutet, er hat nicht das Recht, dass man ihn anbetet. Na'am. Heute lernen wir, inshallah ta'ala, was ist der Islam? Der Islam, barakallahu fikum, bedeutet, هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. Das bedeutet, Al-Islam hat eine Bedeutung. Al-Islam bedeutet, sich Allah tabaraka wa ta'ala völlig zu unterwerfen mit dem Tawhid, yani fern vom Schirk, ja, mit dem Tawhid, und ihm gehorsam zu sein, ja, das zu tun, was der Prophet, das zu tun, was Allah subhanahu wa ta'ala uns geboten hat, und von dem fern zu bleiben, was Allah uns verboten hat, ja, für Allah subhanahu wa ta'ala, hoffend auf seine Barmherzigkeit, sein Lohn und sein Wohlgefallen, und hoffen, dass er uns bewahrt vor seiner Strafe und der Hölle. Und die Lossagung vom Schirk und sich frei zu machen vom Schirk, ja, sei es großer Schirk, wer ihn begeht, ist raus, deswegen ist es sehr, sehr gefährlich. Man muss jede Art vom Schirk meiden, den großen und den kleinen. Und man sagt sich los von denen, die das ebenfalls tun, die Ahlus Schirk. Weil Islam, barakallahu fikum, hat zwei Definitionen. Das war der spezielle Islam, beziehungsweise machen wir es einfacher. Wir haben gelernt, was ist der Islam und was ist die Bedeutung vom Islam. Und die Gelehrten sagen, es gibt zwei Arten vom Islam. Der allgemeine Islam, das ist der Islam aller Propheten und Gesandten von Adam bis zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den letzten Propheten und Gesandten Allahs. Ja, dass man Allah einzig und alleine anbetet und ihm nichts beigesellt. Ja, die Aqida, die Glaubenslehre aller Propheten und Gesandten war immer gleich. Nur die gesetzlichen Punkte, in den gesetzlichen Dingen haben sie sich etwas unterschieden. Yani Allah tabaraka wa ta'ala hat einem Propheten und Gesandten etwas befohlen und den anderen nicht. Ja? Der einen verboten und einen erlaubt und ähnliches. Ja? Aber im Glauben sind sie sich alle gleich. Ja? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ. Und wir haben keinen Gesandten geschickt, ja? Außer wir offenbarten ihm, es gibt keinen Gott außer mir, so diene mir. Und وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben überall einen Gesandten geschickt, der predigte, dient Allah und meidet den Tagut, meidet den Schirk. Und dann gibt es den speziellen Islam. Und das ist der Islam, womit der Gesandte Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gekommen ist. Ja? Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich schwöre bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. keiner von dieser Umma, also Gemeinschaft, hört von mir, sei er Jude oder Christ, und glaubt nicht an das, womit ich gesandt worden bin, außer er ist ein Bewohner des Höllenfeuers. Also jeder Mensch und Djinn. Ja, ja, Johannes, inni Rasulullahi ilaykum jami'a. O ihr Menschen, sagt Allah tabaraka wa ta'ala zum Prophet, sagt das zu den Menschen. O ihr Menschen, ich bin euch ein Gesandter allesamt. Ja? Und Allah tabaraka wa ta'ala sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Und der Islam ist die einzige Religion, die Allah subhanahu wa ta'ala annehmen wird. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wer eine andere Religion außer den Islam möchte, so wird sie niemals von ihnen angenommen und er wird im Jenseits, ja, zu den Verlierern gehören. Ja, eine ewig in der Hölle. Und Allah sagt, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Die Religion bei Allah ist der Islam. Daher, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, würde Musa, der Prophet Musa leben, in meiner Zeit, so würde ihm nichts anderes übrig bleiben, außer mir zu folgen. Das ist die Religion, die wir befolgen. Der Koran hebt alle anderen Gesetze auf, alle Bücher. Der Koran und die Sunna sind für uns geltend. Wie gesagt, der Islam ist die Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Islam ist die Religion, womit Allah subhanahu wa ta'ala für die Diener zufrieden ist. Und die Religion des Islams ist vollständig. In allen Punkten. Nichts davon wird weggenommen und nichts davon wird hinzugefügt. Und der Islam passt in jede Zeit rein. Jede Zeit. Ja? Und der Islam ist die Religion der Einzigkeit Allahs, des Tauhid. Ja? Und der Islam ist die Religion, wer sie annimmt, wird ins Paradies gehen. Und derjenige, der den Islam lebt, aufrichtig für Allah, wird in Al-Jannah eintreten, wird ein gutes Leben hier haben. Ja? Wird Allahs Wohlgefallen erreichen. Und es ist sehr wichtig, dass wir den Islam kennen und wissen, dass Allah perfekt und vollkommen ist und er das Perfekte und Vollkommene herabsendet. Allah sagt in Surah Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch eure Religion vervollständigt und habe meine Huld auf euch vervollständigt und bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu sagte, nichts befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala den Dienern, außer es ist gut für sie. Außer es ist gut für sie. Und nichts verbietet er für sie, außer es ist schlecht für sie. Der Islam ist gerecht und vollkommen. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar. Wahrlich, Allah befiehlt euch die Gerechtigkeit, ja'ani durch dem Recht des Islams, Al-Quran wa Sunnah, weil sie sind perfekt. Ja? Sie kommen von Allah. Und Allah azza wa jal kennt seine Diener, er hat sie erschaffen und er kennt das Verborgene und Offenkundige, das früher und jetzt und was später sein wird. Ja? Wahrlich, Allah befiehlt euch die Gerechtigkeit, Al-Adl, Wal-Ihsan, die Güte. Yani, gütig zu sein, jedem sein Recht zu geben, sei es Allah, sein Gesandter, dem Mu'minin, den Menschen, den materiellen Dingen, den Tieren, der Schöpfung allgemein, sich selbst. Ja? Adli Wal-Ihsan. وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Und jedem sein Recht zu geben, den Verwandten, und er verbietet das Schlechte und das Sündhafte. Yani, der Islam gebietet uns nur das Gute, subhanallah. Und die Quellen des Islams sind der Koran, die Sunna und der Ijma', die Einstimmigkeit der Sahaba und die Gelehrten, die ihnen gefolgt haben, die akzeptiert werden. Wal-Muslim ist jener, der überzeugt ist vom Islam, im Herzen, ausspricht das Glaubensbekenntnis mit seiner Zunge und handelt nach den zwei Glaubensbekenntnissen, beziehungsweise das Glaubensbekenntnis, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, und macht nichts, was sie ungültig macht. Ja? Nach Al-Quran und Sunnah. Handelt nach dem Quran und Sunnah. Und die Stufen des Islams, wie im Hadith von Jibril, ja, als er kam und den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, Mal Islam, was ist der Islam? Dann erläuterte er ihn den Islam. Und was ist der Iman? Und was ist der Ihsan? Also drei Stufen. Ja, drei Stufen hat der Islam. Die Säulen des Islams sind jedem bekannt. Wie im Hadith von Abdullah ibn Umar radiyallahu an, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Bunya al-Islamu ala khams. Der Islam ist auf fünf gebaut. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Und das bezeugst, ja, das Glaubensbekenntnis, dass es keinen Ilah gibt, yani keiner das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, der einzige wahre Gott. Ja, der das Recht hat, angebetet zu werden. Und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist, ja, dass er sein letzter Prophet und Gesandter ist, der ehrenvollste Mensch, dem man folgen muss. Man muss Koran und Sunna folgen, aber er ist ein Diener Allahs. Ja, man respektiert ihn, sieht ihn vor allem, ja, ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat. Und an allererster Stelle ist Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand ist auf der Stufe von Allah noch über Allah, ja. Und Allah hat uns befohlen, den Gesandten sallallahu alaihi wasallam vollständig zu gehorchen, innerlich und äußerlich, in Aussage und Tat und Glauben und Handlung. Okay. Und das Gebet zu verrichten, das ist die zweite Säule. Wir sind verpflichtet, das Gebet zu verrichten. Und die Sahaba sind sich einig, dass derjenige, der nicht betet, kein Muslim ist. Ali sagt, radiyallahu anhu, wer nicht betet, ist ein Kafir, kein Muslim. Und ebenfalls wurde das an Umar ibn al-Khattab und andere Sahaba überliefert. Ja, sind viele Sahaba, von vielen Sahaba wurde dies überliefert. Und es gibt keine Überlieferung, wo sie sagen, dass er kein Muslim ist. Deswegen aufpassen. Und die Zakat zu geben, Ramadan zu fasten und zum Hajj zu machen, wenn man dazu die Möglichkeit hat. Das ist der Islam. Die Säulen des Islams. Wir haben gelernt, was bedeutet der Islam? Welche Arten von Islam es gibt? Die Säulen des Islams, die Stufen des Islams, die Stufen des Islams, Islam, Muslim, Iman, Mu'min, Ihsan, Muhsin. Ja? Walhamdulillahi Rabbil Alamin, Wallahu A'lam, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.